Trash D und Dirty King Baller. Die Sparerin ist kaputt. Sing ein Lied über deine Mutter. Gestern hab ich deine Mutter gesehen. Ich konnte ihr nicht widerstehen. Ich musste ihr hinterhergehen. Ihr Arsch machte bim bim bim bim. Sie kaufte sich ein Dosen Bier. Ich wurde so vergeil wie ein Stier oder ein Hengst, mir doch egal. Sie fing an zu saufen und fiel ins Regal. Sie schmiss 1000 Dosen um, stehte wieder auf und schreite rum. Ich fand sie so sexy und so graziös. Ich konnte ihren Arsch sehen und auch ihr Höschen. Xing Chang Chong, sagte Chinesen daneben. Ich musste ihm sofort eine kleben. Niemand labert so eine schöne Frau von der Seite an. Sie ist was Besonderes, weil sie dich zerquetschen kann. Wir stehen auf Dilge Mörder, Dilge Mörder, Dilge Mörder. Wir stehen auf Dilge Mörder, Dilge Mörder, Dilge Mörder. Wir stehen auf Dilge Mörder, Dilge Mörder, Dilge Mörder. Wir stehen auf Dilge Mörder, Dilge Mörder, Dilge Mörder. Deine Mutter hatte keinen Durst mehr. Sie nahm ein Glas Bockwurst und aß es leer. Sie schaute mich an und lutschte am Produkt. Ich schwöre dir, deine Mutter schluckt. Wenn du verstehst, was ich meine, deine Mutter verteilt ihre Keime im ganzen Laden. Sie verpestet die Umwelt wie ein Kuhfladen, bis jeder umfällt. Ich bin ihr hinterhergeschleicht und nicht mehr von der Seite geweicht. Ihre Bude riecht nach Spargel und Schimmel. Diesen Duft hab ich jetzt in meinem Pimmel. Wir stehen auf Dilge Mörder, Dilge Mörder, Dilge Mörder. Wir stehen auf Dilge Mörder, Dilge Mörder, Dilge Mörder. Wir stehen auf Dilge Mörder, Dilge Mörder, Dilge Mörder. Wir stehen auf Dilge Mörder, Dilge Mörder, Dilge Mörder. Deine Mutter! Ich habe deine Mutter gefickt. Das Bett ist dabei durchgeknickt. Im Schlafzimmer wurde es immer wärmer. Die Matratze ging kaputt und war voller Sperma. Ihre Titten haben derbe geschwabbelt. Ich habe ihren Arsch mit meinem Penis zerschrabbelt. Ihre Muschi hab ich völlig blau gebumst. Das Bett hat am Ende laut gerumst. Ich bin in ihr gekommen und jetzt ist sie schwanger. Wir nennen das Kind Jacqueline Loredana. Kevin, Son Goku, Beatrice, Maria, Edeltraut. Bei der Geburt hab ich's totgehaut.